wollen noch zum dritten Punkt kommen. Eine wichtige Sache ist auch, wie reagieren die Herrschenden auf unsere Kämpfe, auf unsere Versuche nach einem besseren Leben, zu einem besseren Leben zu kommen, vor allem durch Spaltung. Also eine ganz gute Grafik, die das so darstellt, ein bisschen plakativ, aber im Endeffekt war es. Was würdet ihr sagen, wie schafft man eine Spaltung zwischen zum Beispiel einer Arbeiterschaft von Weißen und Schwarzen, die sich ganz gut versteht? Wie kann man die spalten? Ja, genau. Genau, indem man die hierarchisiert. Die einen kriegen irgendwie mehr in irgendwas und die anderen weniger. Also das kann man irgendwie nach Geschlecht die Leute spalten und nach Nationalität, nach ihrer Opferbereitschaft, nach Grenzen. Also dass man sagt, ja, das Land ist jetzt halt arm und ist okay so, aber das Land irgendwie muss reicher werden. Nach Hautfarbe, nach Bildung, nach allem Möglichen. Also nach Faktoren, die äußerlich sind, als auch innerlich. Und indem man so eine Hierarchie baut, irgendwie dem einen die Möglichkeit gibt, hier so ein bisschen aufzusteigen und den anderen zu überwachen und kriegt ein paar Cent mehr und macht das. Und das wird dann als Karriere bezeichnet. Also ich würde im Endeffekt, Karriere ist so ein ganz großer Kernelement, irgendwie die Leute zu spalten. Viel funktioniert über Markt und Konkurrenz. Das ist ein sehr perfider Mechanismus. Wenn jeder hier unten ist und unten ist es scheiße und will lieber aufsteigen, dann macht der Verräter hier seine anderen, um einzeln aufsteigen zu können. Genau. Oft ja auch mit so Argumenten wie Sachzwang, also so Ideologie. Ja, es geht nicht anders, wir müssen Konkurrenz und so und ihr wisst schon. Oder Standortpolitik, ja, Deutschland muss ein wichtiger Standort sein und deswegen müssen wir das und das jetzt durchsetzen, so. Wichtig für diese Spaltung ist natürlich auch sowas wie Angst. Gerade Angst vor Terror ist schon relativ erfolgreich irgendwie auch propagiert. Aber auch so Punkte wie Kultur und Religion, die sind ja anders und die sind halt so ist es halt. Und auch so Ideologeme wie Abendland oder Islam, Krise. Krise ist gerade was die Operismus-Argument, was sie sehr stark benutzen, dass immer Krise gegen uns, gegen unsere Kämpfe verwendet wird als Argument. Ja, aber wir können es auch wenden und sagen, die Krise ist auch eine Schwäche von ihnen und eine Stärke von uns. Die müssen wir nutzen. Ja, ich habe es nochmal ein bisschen grafisch gemacht. Also hier zwei Chefs, zwei Belegschaften. Die Chefs stehen in Konkurrenz, die Betriebe stehen in Konkurrenz und die versuchen natürlich, dass ihre Belegschaften sich mit ihrem Betrieb identifizieren und auch in Konkurrenz zueinander stehen und dann alles Mögliche mitmachen von schlechteren Bedingungen. Genau, das zwischen den Betrieben funktioniert das mit der BWL-Ideologie-Elementen. VWL ist so Standardnationalismus, Volkswirtschaftslehre. Und oft auch mit so Rassismus verschnitten, die faulen Griechen oder ja, die dummen Afrikaner, deswegen sind die so unterentwickelt und wir sind so fleißig und so schlau und deswegen ist Deutschland so reich irgendwie. So von Ausbeutung natürlich kein Wort. Sicherheitsrhetorik, Terrorismus, kennen wir alle. Die Geflüchteten, so Konstrukte, die ganz groß gemacht werden gerade. Und im Kern ist natürlich zu versuchen, diese Konkurrenz ein Stück zu überwinden.